Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung hier nach Stuttgart. Freut mich sehr, hier zu sein. Freue mich auch über das Interesse. Ja, vielleicht drei Sätze noch kurz zu mir, damit ihr und Sie wissen, wer vor Ihnen sitzt. Ich bin eigentlich gelernter Fachangestellter für Bäderbetriebe, also Bademeister, und bin seit meiner Ausbildung ehrenamtlich in Verdi aktiv, also seit etwa 15 Jahren, im Moment eben als Vorsitzender im Verdi-Bezirk Oberpfalz, das ist so Regensburg und Umgebung, und im Verdi-Landesvorstand Bayern und noch in ein paar so anderen ehrenamtlichen Funktionen in Verdi und im DGB, die da so damit einhergehen. Ja, seit einiger Zeit arbeite ich jetzt nicht mehr in meinem angestammten Beruf, sondern als freier Journalist und Autor, vor allem zu sozial- und gewerkschaftspolitischen Themen, und eben im Herbst 2017 schon erschien das schon erwähnte Buch zur sozialpolitischen Programmatik der AfD, die AfD und die soziale Frage im Unrast Verlag. Ich habe auch ein paar, ihr seht das, ich habe ein paar Exemplare dabei. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir da ein paar abnehmt, damit ich sie nicht wieder nach Bayern schleppen muss. Vor allem der Verlag würde sich freuen, habe ich mir sagen lassen. Das Buch hatte den etwas sperrigen Untertitel zwischen Marktradikalismus und völkischem Antikapitalismus. Wie kommt man jetzt auf so einen, ja, wie gesagt, etwas sperrigen Untertitel? Ja, die besorgniserregenden Wahlerfolge und die zunehmende Verankerung der AfD in der deutschen Parteienlandschaft führen natürlich zur Frage, ob und wie der Aufstieg der AfD aufzuhalten ist. Und da gibt es ja recht unterschiedliche Strategien. Während die einen darauf setzen, die AfD als unsozial zu brandmarken und über ihre neoliberale Programmatik aufzuklären, also an den marktradikalen Elementen der Partei ansetzen, verweisen andere auf die teils antikapitalistische Rhetorik führender Parteifunktionäre und warnen vor so einer, ja, vor einer gefährlichen Kombination aus rassistischer Hetze und sozialer Demagogie, setzen also bei dem an, was ich hier im Buch als völkischen Antikapitalismus bezeichne und später auch noch ein kleines bisschen zumindest erklären werde. Man merkt auf jeden Fall relativ schnell an der Einschätzung, welche Rolle die soziale Frage in der AfD spielt, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Und Ziel meines Buches war es und ist es, durch eine Betrachtung der ganz konkreten sozial- und wirtschaftspolitischen Programmatik der AfD einen Beitrag dazu zu leisten, zu klären, welche Rolle die soziale Frage in der AfD eigentlich tatsächlich spielt. Ich glaube nämlich, dass so eine Analyse notwendig ist, sowohl für eine antifaschistische als auch für eine gewerkschaftliche Strategie gegen die AfD. Und um eins gleich vorweg zu nehmen, das werden wir jetzt dann auch gleich sehen, betrachtet man die Positionen der AfD in der Arbeitsmarktpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Steuerpolitik, der Bildungspolitik, in der Sozialpolitik, dann wird recht schnell deutlich, dass ihre Politik durch und durch neoliberal geprägt ist und sich ganz klar gegen das richten, was man in den Gewerkschaften ganz oft als objektive Interessen von Lohnabhängigen bezeichnet. Das Buch geht deshalb auch ein bisschen der Frage nach, warum es der Partei trotzdem oder vielleicht auch deswegen, wegen diesem extrem marktliberalen Kurses, gelingt, in breiten Schichten der Bevölkerung Zuspruch zu finden, auch und gerade unter Lohnabhängigen und auch unter Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Und es geht auch der Frage nach, warum der Neoliberalismus, diese Ideologie des totalen Marktes und autoritäre rechte Krisenlösungsmodelle eigentlich so hervorragend zueinander passen. Das ist so das, worum es im Buch insgesamt geht. Es geht um die Entstehung der AfD, es geht um politische Vorläufer eben auch der AfD. Die AfD hat sich nicht im luftleeren Raum gegründet, da sind Dinge vorab passiert. Es geht um die AfD als, wie ich es hier im Buch bezeichnet habe, als Partei der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Es geht also um den Rassismus der AfD und den Antifeminismus der AfD, nicht zuletzt auch um den Antisemitismus in der AfD. Und es geht eben um Marktradikalismus und völkischem Antikapitalismus in der AfD. Dazu werde ich ein bisschen was sagen dann auch. Und Kernkapitel ist so ein bisschen die sozialpolitische Programmatik der AfD. Ich habe mir das betrachtet anhand des Grundsatzprogramms der AfD. Da fragen öfters mal welche, warum denn ausgerechnet anhand des Grundsatzprogramms. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, Wahlprogramme verändern sich regelmäßig, sind gewisser Aktualität unterworfen. Wahlprogramme sind auch von Anlass der Wahl, sage ich mal, ein bisschen abhängig. Ist es eine Europawahl, ist es eine Kommunalwahl, ist es eine Landtagswahl in Baden-Württemberg oder eine Landtagswahl in Thüringen, ist es eine Bundestagswahl. Grundsatzprogramm hingegen ist, wie der Name schon sagt, eine Festlegung grundsätzlicher Positionen. Da geht es also um etwas, was eigentlich langfristig Bestand haben sollte und was auch so ein bisschen das grundsätzliche Denken widerspiegelt. Noch dazu ist das Grundsatzprogramm der AfD auf breiter Basis innerhalb der Partei mit übergroßer Mehrheit auf einem delegierten Parteitag beschlossen worden. Man kann also, wenn man, sage ich mal, auf das Grundsatzprogramm als Basis nimmt, davon ausgehen, dass das eben von großen Teilen der Partei geteilt wird. Während wenn man einzelne Aussagen dann meistens von AfD-Politikern rezitiert, bekommt man ja oft gesagt, naja, das ist jetzt eine Einzelmeinung in der Partei und nur weil derjenige Parteivorsitzende ist, heißt das ja noch nichts. Das bekommt man sehr oft zu hören, während bei so einem Grundsatzprogramm, das eben ja eine festgelegte Programmatik von übergroßen Teilen der Partei ist. Deswegen so die Betrachtung anhand des Grundsatzprogramms. Dann beschäftigt sich das Buch noch mit der Wählerbasis der AfD, also wer wählt eigentlich die AfD. Dann geht es noch um etwas, mit dem sich bisher recht wenig, finde ich, beschäftigt worden ist, nämlich die AfD und ihr Verhältnis zu Wirtschaftsverbänden, also zu Interessensvertretungen der deutschen Wirtschaft, was es da teilweise für Verbindungen gibt, aber auch, warum Teile der Wirtschaft mit der AfD zum Beispiel gar nichts anfangen können. Und nicht zuletzt, das ist ein längeres Kapitel geworden als eigentlich gedacht, füllt schon fast das letzte Drittel des Buches, gewerkschaftliche und antifaschistische Strategie natürlich gegen die AfD. Jetzt haben wir heute natürlich nur begrenzt Zeit, weil wenn ich euch das jetzt alles vorstellen würde, dann würden wir morgen früh noch da sein. Ich würde mich deshalb so ein bisschen auf 2 bzw. 3 Punkte konzentrieren. Zum einen ganz kurz etwas zum Marktradikalismus und völkischem Antikapitalismus sagen. Was ist das eigentlich? Wie drückt sich das in der AfD aus? Und dann mir konkret die sozialpolitische Programmatik der AfD anhand der Arbeitsmarktpolitik, anhand der öffentlichen Daseinsvorsorge und anhand der Steuerpolitik betrachten und am Schluss noch etwas sagen zur Entwicklung der AfD nach der Bundestagswahl. Und dann können wir in die fleißige Diskussion sozusagen gehen. Ja, im Mittelpunkt des Buches steht, wie gesagt, die sozial- und wirtschaftspolitische Programmatik der AfD. Bevor wir uns aber eben diese Positionen etwas genauer betrachten, würde ich gerne die beiden Begriffe Marktradikalismus und völkischer Antikapitalismus zumindest kurz erklären, damit gemeint ist, was ich zumindest damit meine. Zunächst mal zum völkischen Antikapitalismus. Im Zuge der Konjunkturkrisen der 70er und 80er Jahre wurde der Neoliberalismus zur weltweit vorherrschenden Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie. Verbunden war das mit einer Abkehr vom Sozialstaat, mit einer Zerschlagung sozialer Sicherungssysteme, mit einer Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge und auch mit der Schaffung eines enormen Niedriglohnsektors. Von der zunehmenden sozialen Unsicherheit versuchte die extreme Rechte in ganz Europa zu profitieren, indem sie die Betroffenen dieser Entwicklung, Erwerbslose, Lohnabhängige mit Abstiegsängsten, Menschen in prekärer Beschäftigung, mit dem Konzept des nationalen Sozialismus oder völkischen Antikapitalismus zu gewinnen versuchte. In Deutschland beziehen sich seitdem NPD und Freie Kameradschaften vermehrt auf den völkischen Sozialismus in der NSDAP. Doch auch in der AfD gibt es Propagandisten eines nationalen Sozialismus. Das historische Vorbild für die Anhänger eines solchen völkischen Antikapitalismus sind dabei die Aussagen des 25-Punkte-Programms der NSDAP, auf die sich vor allem der sozialrevolutionäre Flügel um die Gebrüder Otto und Georg Strasser beriefen. Im Gründungsprogramm der NSDAP von 1920 war beispielsweise vom Brechen der Zinsknechtschaft des Finanzkapitals oder der Enteignung des großen Grundbesitzes für gemeinnützige Zwecke die Rede. Mit einer Kritik der kapitalistischen Produktionsweise hat dieser völkische Antikapitalismus und haben auch seine Vertreter jedoch wenig zu tun. Der Kapitalismus ist für Sie keine Produktionsweise, die durch den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit gekennzeichnet ist. Er ist für Sie auch keine spezifische historische Gesellschaftsformation, die menschlich gemacht und damit natürlich auch menschlich veränderbar ist. Der völkische Antikapitalismus richtet sich ausschließlich gegen die sogenannten Auswüchse der kapitalistischen Produktionsweise. Also nicht das Privateigentum an Produktionsmitteln wird kritisiert, sondern, wie es bei der NSDAP hieß, die unsittliche Verteilung von Kapital. Das Privateigentum wird hingegen als naturgegeben und als Grundlage aller menschlichen Wirtschaft und Kultur interpretiert. Es gilt also als naturgegeben, dass die einen die Fabriken besitzen und die anderen eben darin schuften müssen. Ich möchte das auch betonen, ich versuche das auch im Buch zu betonen, damit ich da nicht falsch verstanden werde, diese antikapitalistische Rhetorik der Nazis spielte nicht nur eine strategische Rolle bei der Täuschung der Arbeitenden oder Ähnliches, sondern dieser völkische Antikapitalismus und auch die Forderung nach nationalem Sozialismus waren durchaus von weiten Teilen der NSDAP ernst gemeint, blieben auch nicht nur für den Strasser-Flügel, sondern für durchaus weite Teile der NSDAP das letztliche politische Ziel, auch wenn sich das nach 1933 nicht unbedingt nur in Regierungshandeln niedergeschlagen hat. Das wertschaffende nationale Kapital, das durch redliche Arbeit, wie es heißt, erzeugt wird, gilt in dieser nationalsozialistischen Ideologie als unentbehrlich für die Volkswirtschaft. Als ebenso natürlich wird eben die Lohnarbeit vorausgesetzt. Wer Leistung bringt, soll auch entsprechend belohnt werden. Wer nicht arbeitet, dem wird hingegen das Recht auf Leben abgesprochen. Den Nationalsozialisten ging es also gerade nicht um die Beseitigung der Lohnarbeit oder der Ausbeutung, sondern um die Versöhnung der Lohnarbeit mit dem Kapital und der Herstellung einer, wie sie es sich ausdrückten, Einheit von Kapital und Arbeit, die sich dann eben in der Volksgemeinschaft verwirklichen sollte. Dieser völkische Antikapitalismus richtete sich nicht gegen das sogenannte schaffende nationale Betriebskapital, sondern gegen das internationale Handels- und Finanzkapital, das im Gegensatz dazu als raffendes Kapital identifiziert wurde. Während die Arbeit und damit auch das schaffende Kapital als deutsch konnotiert wurden, wurde das raffende Kapital als jüdisch beschrieben. Für die völkischen Antikapitalisten von damals und heute standen und stehen also die deutschen Arbeiter und Unternehmer vereint dem jüdischen raffenden Kapital gegenüber. Alle negativen Erscheinungsformen der kapitalistischen Produktionsweise wurde so den Juden zugeschrieben. Zeitgleich mit dem Aufstieg des Neoliberalismus, mit seinen verheerenden Auswirkungen auf weite Teile der Bevölkerung, griffen eben NPD und Freie Kameradschaften vermehrt auf solche soziale und antikapitalistische Rhetorik zurück. Spätestens unter Udo Voigt wurde die Idee des nationalen Sozialismus in den 90er Jahren Schritt für Schritt programmatisch in der NPD verankert. In der AfD dominiert programmatisch und personell zwar immer noch der marktradikale Flügel der die Partei, dem werden wir uns gleich im Anschluss noch widmen. Es gewannen aber eben zuletzt auch diejenigen an Einfluss, die sich an die Ideen eines solchen völkischen Antikapitalismus orientieren. In der AfD sind das zum Teil Nationalkonservative wie Alexander Gauland, aber eben besonders der völkisch-nationalistische Flügel rund um Björn Höcke, die die Arbeiterschaft mit sozialprotektionistischen Forderungen und mit einer teils antikapitalistischen Rhetorik für die AfD gewinnen wollen. Gerade diese Entwicklung des Grundsatzprogramms der Partei im Mai 2016 wurde von heftigen Kontroversen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik begleitet. Es gab einen ersten Programmentwurf, der öffentlich wurde und der ganz klar die Handschrift des marktradikalen Flügels trug und der die beinahe komplette Zerschlagung der sozialen Sicherungssysteme beinhaltete. Da liefen dann die Vertreter des völkisch-nationalistischen Flügels rund um Björn Höcke Sturm. Höcke plädierte dafür, die soziale Frage in den Mittelpunkt des Programms zu stellen. Wie klingt es, wenn Björn Höcke die soziale Frage stellt? Ich traue den Großbanken und Hedgefonds nicht. Ich traue dem Kapital und dem ungedeckten Papiergeld nicht. Eine neue deutsche Politik hat alles zu unternehmen, die Nation als Vertrauens- und Solidargemeinschaft zu erhalten. Vor allem Björn Höcke kommt bei der Propagierung eines solchen völkischen Sozialismus in der AfD die Rolle eines Vordenkers zu, zum Beispiel auch, wenn er sagt, die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten oder alt nach jung. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Und wenn er von innen nach außen spricht, spricht er genau das an, was vorhin genannt worden ist. Sozialleistungen, Rente etc. nur für Deutsche. Dem internationalen Finanzkapitalismus, wie Höcke ihn nennt, und einer monokulturalistischen Weltwirtschaft stellt Höcke seine Vorstellungen einer, wie er es nennt, organischen Marktwirtschaft entgegen. Was ist diese organische Marktwirtschaft? Die organische Marktwirtschaft speist sich aus Autarkievorstellungen, die an den Gedanken und Ideologiefragmenten der völkischen Sozialisten rund um die Gebrüder Strasser angelegt ist. Vor allem im Mittelpunkt einer solchen organischen Marktwirtschaft steht die Harmonisierung der Klassengegensätze und die Schaffung einer nationalen Gemeinschaft. Wenn man sich die Auseinandersetzungen im Vorfeld des Programmparteitags im Mai 2016 und die Auseinandersetzungen, die gerade im Moment zum Beispiel um die Rentenpolitik stattfinden, genauer betrachtet, dann stellt man fest, dass die Vertreter eines solchen völkischen Antikapitalismus, die eben auch die Betroffenen von Sozialabbau, von neoliberaler Deregulierung mit so einem Versprechen von nationaler Solidarität und rigoroser Abgrenzung gegenüber allen Fremden für die Partei gewinnen wollen, zwar durchaus in einigen Landesverbänden an Einfluss gewonnen haben, dass aber die marktradikalen Hardliner, die versuchen, rassistisch-biologistische Vorstellungen mit Wohlstandschauvinismus zu verknüpfen, die Partei immer noch dominieren, und das führt uns direkt zum Marktradikalismus und zu seinen Ausprägungen in der AfD. Der Begriff Marktradikalismus oder Marktfundamentalismus wurde in der kritischen Sozial- und Politikwissenschaft schon früh verwendet, um vor allem die Wirtschaftsideologie der Thatcher- und Reagan-Ära zu kennzeichnen. Die marktradikale Ideologie ist durch ein absolutes Primat der Wirtschaft über alle Lebensbereiche und die Übertragung auch wirtschaftlicher Mechanismen auf alle gesellschaftlichen Strukturen und Umgangsformen gekennzeichnet. Was heißt das? Das heißt, das gesamte Zusammenleben der Menschen wird unter reinen Leistungs- und Nützlichkeitserwägungen betrachtet. Daraus folgt natürlich dann auch die Unterordnung allen staatlichen Handelns unter das Primat der Wirtschaft. Das zeigt sich zum Beispiel beim Abbau sozialstaatlicher Strukturen, bei der Beseitigung oder Privatisierung kommunaler und staatlicher Aufgaben, all das, was wir in den 90ern, in den 2000ern bis heute so auch hierzulande erlebt haben. Einer der bekanntesten Vertreter dieses Denkens war der Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek. Von Hayek ist so neben Milton Friedman so der bedeutendste Theoretiker des Neoliberalismus. Hayek lehrte genauso wie Milton Friedman an der University of Chicago. Und für von Hayek führt jeder Eingriff in den Markt, jede Form von Planung automatisch zum Sozialismus und damit zu seiner Meinung nach repressiven Herrschaftsverhältnissen. Der Nationalsozialismus war für von Hayek nur eine Form von Sozialismus, und jede demokratische Gesellschaft, die Kartellrechte erlässt oder gesellschaftlich in den Markt eingreift, sei es durch sozialen Wohnungsbau, durch Arbeitsgesetze, durch Kündigungsschutzgesetze, der befindet sich auf dem direkten Weg in die Knechtschaft, wie eben auch sein wichtigstes Buch heißt. Jetzt machten sich solche marktradikalen Theoretiker wie von Hayek natürlich auch über ein Problem Gedanken, das sich logischerweise aus der Ablehnung aller staatlichen Eingriffe in das Marktgeschehen ergab. Wenn nämlich verschiedene Bevölkerungsgruppen, insbesondere die Arbeiterklasse, vom Staat oder von der Politik Maßnahmen zum Schutz vor Ausbeutung fordern, besseres Kündigungsschutzgesetz, besseres, überhaupt Kündigungsschutzgesetz, Erhalt des Arbeitszeitgesetzes oder ähnliches, dann können Politiker das nicht komplett ignorieren. Die wollen ja wiedergewählt werden. Von Hayek hatte deswegen eine Idee. Der Vorschlag war relativ einfach, nämlich der Abbau von Demokratie. Seiner Vorstellung nach sollte jede Generation nur einmal im Leben Vertreter wählen, die dann 20 Jahre im Amt bleiben, nicht wiedergewählt werden können und damit auch keine Rücksicht auf den Wählerwillen nehmen müssen, damit also ordentlich durchregiert werden kann. Diese Überlegungen von Hayek waren aber nur der Anfang. Autoritäre und antidemokratische Politikmodelle gingen schon immer mit dem politischen Denken des Marktradikalismus Hand in Hand, egal ob jetzt bei von Hayek oder bei Milton Friedman. Das wird zum Beispiel deutlich in einem der ersten Versuchslabore für marktradikale Ideen in Chile unter dem Militärdiktator General Augusto Pinochet. Friedrich von Hayek besuchte 1977 und 1981 die Militärdiktatur, kam da auch mit Pinochet zusammen. Den Putsch rechtfertigte von Hayek als Ultima Ratio, um die totalitäre Regierung Allende's zu beseitigen. Dazu muss man wissen, die Regierung Allende war die demokratisch gewählte Regierung mit einem breiten Bündnis aus Christdemokraten und Sozialisten in Chile. Aber es waren Eingriffe in den Markt geplant und deswegen war es eine totalitäre Regierung, die beseitigt werden muss. Marktradikales Denken ist also durchaus mit den autoritären und antidemokratischen Ideen der extremen Rechten vereinbar. Es gibt sogar ganz viele Gemeinsamkeiten. Beide Ideologien verlangen von den Wirtschaftssubjekten der Ökonomie, egal ob von Arbeitern oder Unternehmern, Höchstleistungen. Basis von beiden ist die Konkurrenz und das Prinzip des Stärkeren, mit dem dann auch die Verachtung für die Schwächeren einhergeht. Die logische Folge, auch im Marktradikalismus, die logische Folge ist ein Prinzip, in dem die Selektion bis hin zur Auslöschung der Schwächeren gerechtfertigt wird. Marktradikalismus und autoritäres Denken der extremen Rechten haben also viel gemeinsam und die AfD ist für mich der parteipolitische Ausdruck dieser Gemeinsamkeit. Ihr gelingt es wie keiner Partei in Deutschland zuvor, das sozialdarwinistische Potenzial von völkischem und marktradikalen Denken zu vereinen. Und was in der Diskussion um die AfD, finde ich, sehr wenig beachtet wird, ist, dass der marktradikale Neoliberalismus seit Gründung der AfD zu den zentralen Ideologieelementen in der Partei gehört. Viele führende Funktionäre der AfD sind eng verwoben mit einem umfassenden Netzwerk aus wirtschaftsliberalen Stiftungen und Thinktanks, die sich so in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Deutschland etabliert haben. In Deutschland zum Beispiel sammeln sich die Fans von Hayek und Co. in verschiedenen Gesellschaften, zum Beispiel der Friedrich A. Hayek Stiftung für eine freie Gesellschaft oder der Friedrich August von Hayek Gesellschaft. Hinzu kommen marktradikale Zeitschriften wie das Monatsmagazin Eigentümlich Frei. Nicht nur der AfD-Parteivorsitzende und ja, Baden-Württemberger Jörg Meuthen ist zum Beispiel ein überzeugter Wirtschaftsliberaler. Auch die stellvertretende Vorsitzende und Europaabgeordnete Beatrice von Storch ist eine radikale Neoliberale und Mitglied der Hayek-Gesellschaft. Gemeinsam mit der Verantwortlichen der Programmkommission und jetzt eine der Fraktionsvorsitzenden, Alice Weidel, war von Storch führend bei der Ausarbeitung des Grundsatzprogramms der AfD dabei. Die Unternehmensberaterin Alice Weidel ist natürlich ebenfalls Mitglied der Friedrich August von Hayek-Gesellschaft. Es ist daher wenig erstaunlich, dass das Grundsatzprogramm der AfD, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden, von marktradikalen Vorstellungen geprägt ist. Alles steht unter der im Programm festgehaltenen Devise, nur ein schlanker Staat ist ein guter Staat. Ja, wofür steht die AfD also in sozialpolitischen Fragen? Ganz speziell, welche Forderungen vertritt sie in der Arbeitsmarktpolitik, in der Bildungspolitik, in Fragen der öffentlichen Daseinsvorsorge und den sozialen Sicherungssystemen und in der Steuerpolitik? Betrachten wir uns erstmal die Steuerpolitik. Wie gesagt, Das steht im Grundsatzprogramm. Was fordert die AfD da in der Steuerpolitik? Da fordert die AfD unter anderem die Abschaffung der Erbschaftssteuer, die Überprüfung der Gewerbe- und Körperschaftssteuer und die Abschaffung der Vermögenssteuer. Alles drei also Steuern, die eher von besser verdienenden Unternehmen gezahlt werden. Die Erbschaftssteuer zum Beispiel. Bei der Erbschaftssteuer behauptet die AfD, der Ertrag aus der Erbschaftssteuer sei nur marginal. Also das würde gar nichts bringen, die zu erheben. Ich würde das bestreiten. Die Erbschaftssteuer brachte allein im Jahr 2015 etwa 5,5 Milliarden Euro. Da gibt es ja eine Gewissen vielleicht, wie dieses Erbschaftssteuerprinzip funktioniert. Da gibt es recht großzügige Ausnahmen für Familienunternehmen, für landwirtschaftliche Betriebe. Die Vermögenssteuer. Vermögenssteuer ist seit 1997 ausgesetzt. Das wissen wahrscheinlich die meisten hier. Es gibt also das Gesetz zur Erhebung der Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer wird aber nicht erhoben. Das Gesetz zur Erhebung der Vermögenssteuer ist ausgesetzt. Nach aktuellen Berechnungen des Instituts für Wirtschaftsforschung würde eine Vermögenssteuer von 1% ab einem Vermögen von 1 Million Euro etwa 20 Milliarden pro Jahr in die deutsche Staatskasse spülen. Solche Vermögenssteuern sind auch nicht ungewöhnlich. Gibt es in fast allen OECD-Ländern, sei es in Frankreich, in den skandinavischen Ländern, aber auch in der Schweiz, in Liechtenstein, Japan oder Indien. Also so eine Vermögenssteuer ist nichts Ungewöhnliches, wurde ja auch bis 1997 in Deutschland erhoben. Die AfD möchte jetzt, und es gibt ja immer wieder Diskussionen um eine Wiedereinführung so einer Vermögenssteuer in den verschiedensten Parteien, die AfD möchte jetzt eben dieses Gesetz zur Erhebung der Vermögenssteuer endgültig abschaffen und außerdem eine Überprüfung der Gewerbe- und Körperschaftssteuer. Die soll nämlich im Rahmen ihrer Einkommenssteuerreform, zu der ich gleich noch was sage, fallen. Die Gewerbe- und Körperschaftssteuer, wissen wahrscheinlich einige hier, würde vor allem die Kommunen treffen. Die Gewerbe- und Körperschaftssteuern sind die größte Einnahmequelle der Kommunen. In den meisten Kommunen ist es die Gewerbe- und Körperschaftssteuer oder die Umlage aus der Einkommenssteuer, die sozusagen den größten Einnahmeposten der Kommunen darstellt und mit denen die Kommunen auch ihre Aufgaben sozusagen finanziert, von öffentlichen Nahverkehr über Schulen, Kindergärten, was Kommunen eben alles so tun. Ja, während diese drei Steuern vor allem eben besser verdienende Unternehmen entlastet, passt da natürlich auch die Forderung, das Banken- und Steuergeheimnis zu verschärfen. Die AfD wendet sich da ausdrücklich gegen zum Beispiel Versuche, gegen diese Debatte, die habt ihr vielleicht mitbekommen, um Steuer-CDs in Liechtenstein oder in der Schweiz, wenn die illegal erworben werden. Genau dagegen richtet sich die AfD auch. So eine Verschärfung des Banken- und Steuergeheimnisses dient natürlich einer gewissen Klientel. Liegt ganz einfach daran, dass die meisten der Anwesenden ja wahrscheinlich irgendwie abhängig beschäftigt sind. Da lohnt sich, sage ich mal, das Steuer auf die Seite bringen nicht wirklich. Der große Batzen der Steuer ist da nämlich, sage ich mal, schon weg. Dann fordert die AfD einen stärkeren Steuerwettbewerb zwischen den Bundesländern. Dazu muss man wissen, Steuerwettbewerb bedeutet natürlich immer Dumpingwettbewerb, weil Unternehmen siedeln sich naturgemäß da an, wo sie geringsten Auflagen zu erfüllen haben und die geringsten Steuern zu zahlen haben. Das ist relativ klar. Kernelement der AfD-Steuerpolitik ist die Einkommenssteuer mit wenigen Stufen. Dazu muss man wissen, die Einkommenssteuer ist der zweithöchste Einnahmeposten des Staates. Auch da profitieren sehr stark die Kommunen durch die Umlage aus der Einkommenssteuer. Und im Moment ist die Einkommenssteuer progressiv. Das heißt, wer mehr verdient, zahlt mehr. Bei einem Einkommen ab 260.533 Euro gilt dann der höchste Steuersatz von 45%. Das ist übrigens im Vergleich relativ niedrig. Noch in den 90er Jahren, also unter Helmut Kohl, lag der Spitzensteuersatz bei 53%. Dazu gibt es, das wisst ihr aus euren Steuererklärungen, verschiedene Feinjustierungen. Es gibt unterschiedlichste Freibeträge, Ehegattensplitting etc. pp. Die AfD setzt jetzt auf ein anderes Modell, nämlich auf das Ende der progressiven Versteuerung und stattdessen auf ein Modell mit wenigen Stufen, angelehnt ans sogenannte Kirchhoffsche Modell. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch an Paul Kirchhoff erinnert. Es war ehemaliger Verfassungsrichter und im Schattenkabinett von Angela Merkel beim Wahlkampf 2005 sozusagen der Finanzminister vorgesehen und machte da eben mit den Vorstößen zur Steuerpolitik von sich reden. Das war so die Zeit, als Friedrich Merz auch seine große Zeit hatte mit den Steuererklärungen auf Bierdeckeln und etc., diese ganzen Diskussionen. Paul Kirchhoff machte damals eben auch mit einem Steuermodell von sich reden, nämlich eben auch ein Stufenmodell. Und das sieht Stufen von 15, 20 und 25% vor. Und dann ist sozusagen Schluss, egal wie viel dann jemand verdient, bei 25% ist Schluss. Das bedeutet, hohe Einkommen würden dadurch deutlich entlastet. Das ist so das Kernprinzip. Darunter soll dann mit dieser Reform der Einkommenssteuer soll dann auch die Gewerbe- und Körperschaftssteuer fallen. Interessant ist auch die Forderung der AfD nach einem Verbot von Rettungsprogrammen für verschuldete Städte und Kommunen. Die AfD fordert die Auflösung des sogenannten Haftungsverbunds. Ja, was ist das? Im Moment ist es so, dass wenn eine Stadt, eine Kommune, eine Stadt pleite geht, dass dann nicht sofort sämtliche kommunalen Leistungen eingestellt werden müssen. Also der Kindergarten zugesperrt, Schwimmbad zugesperrt, kein Beschäftigter des öffentlichen Dienstes bekommt mehr sein Geld überwiesen. Dem ist nicht der Fall, weil durch diesen Haftungsverbund muss, wenn jetzt eine Stadt pleite geht, zunächst mal das Bundesland, beziehungsweise in Bayern, das ist ja bei Bundesländern ein bisschen unterschiedlich, Bayern der Bezirk und dann das Bundesland sozusagen einspringen. Es gibt so einen Haftungsverbund, ja, das sicherstellen soll, dass eben so eine Stadt und Kommune nicht einfach insolvent geht. Die AfD möchte genau das, die Herstellung der Insolvenzfähigkeit von Städten und Kommunen. Das heißt, wenn jetzt Stuttgart zum Beispiel pleite gehen würde, würde das genau eintreten, was ich vorher beschrieben habe. Sämtliche kommunalen Aufgaben müssten eingestellt werden, ist ja kein Geld mehr da. Wer das genauer betrachten möchte, kann mal in Länder fahren, in denen es sozusagen diese Möglichkeit der Insolvenzfähigkeit gibt. Ich war vor nicht allzu langer Zeit im Urlaub in den USA entlang dem Rust Belt gefahren. Da gibt es zum Beispiel Städte und Kommunen, wo es diesen Haftungsverbund eben nicht gibt, die, wenn pleite sind, sind sie pleite. Das bedeutet natürlich keine Investitionen mehr in Infrastruktur. Das bedeutet, die Unternehmen, die es da noch gibt, wandern ab, wenn keine Investitionen in Infrastruktur stattfindet. Das bedeutet auch, alle, die noch anderswo arbeiten finden, gehen sozusagen weg und solche Städte, Kommunen, Landstriche veröden dann mit der Zeit. Das wären die Auswirkungen von dieser Auflösung des Haftungsverbundes. Das hätte also nicht nur für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst massive Auswirkungen, sondern für alle, die in irgendwelchen Kommunen oder Städten leben, also für alle. Ja, wie klingt das, wenn die AfD über Steuerpolitik spricht? Das klingt dann wie bei Jörg Meuthen zum Beispiel so. Die Erbschaftssteuer ist nicht nur in der heutigen Ausgestaltung verfassungswidrig, sie ist in egal welcher Ausgestaltung leistungsfeindlich. Da merkt man, das ist interessant, wenn man sich, egal ob zur Steuerpolitik oder zu anderen Themen, das Grundsatzprogramm, aber auch Wahlprogramme der AfD betrachtet, es geht immer um die Leistungsträger, es geht immer um das Gegenüber von Leistungsträgern und Leistungsbezieher. Im Mittelpunkt steht immer die Leistung. Manchmal beißt sich da dann eben auch die Katze in den Schwanz, wie hier bei der Erbschaftssteuer, weil das Erben eines großen Vermögens natürlich nicht mit einer eigenen Leistung verbunden ist. Ja, normalerweise hat da eben der davor was geleistet oder noch weiter davor und Ähnlichem. Ja, ich selber habe meistens nichts dazu geleistet, dass ich erbe. Habe ich doch etwas beigetragen dazu, dass ich erbe, ist das meistens verboten. Die Arbeitsmarktpolitik. Was sagt die AfD zur Arbeitsmarktpolitik? Da fordert sie unter anderem die Auflösung der Bundesagentur für Arbeit. Das ist jetzt keine so kreative Forderung, das fordert die FDP schon seit 2005. Diese Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit sollen dann die regionalen Jobcenter übernehmen, die es ja schon gibt, die im Zuge der Hartz-Reform geschaffen wurden. Das bedeutet eine Verlagerung von der Bundesaufgabe auf die Kommunen. Während die Kommunen weniger Geld zur Verfügung haben, sollen sie sich künftig alleine darum kümmern, wie sie die Erwerbslose vor Ort wieder in Arbeit bekommen. Noch dazu hat natürlich die Forderung von so einer Auflösung der Bundesagentur für Arbeit noch eine andere Dimension. Die Bundesagentur für Arbeit ist ja für die Auszahlung des Arbeitslosengeldes 1 sozusagen oder die Verwaltung des Arbeitslosengeldes 1 zuständig. Deswegen ist klar, fällt die Bundesagentur für Arbeit, ist natürlich auch fraglich, wie es künftig mit dem Arbeitslosengeld 1 weitergehen soll. In dem ursprünglichen Grundsatzprogrammentwurf hat die AfD ja schon mal die Abschaffung der Arbeitslosenversicherung gefordert. Das wurde dann zurückgenommen, nachdem es eben eine öffentliche Debatte darum gab. Über die Hintertür kann man so etwas eben mit der Auflösung der Bundesagentur für Arbeit vorantreiben. Dann fordert die AfD die Neuordnung, Entbürokratisierung des Arbeitsrechts. Wenn Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen das Wort Entbürokratisierung des Arbeitsrechts hören, dann werden sie meistens hellhörig. Ja, Entbürokratisierung bedeutet nämlich meistens die ganzen bösen bürokratischen Hürden, die den armen kleinen Unternehmer daran hindern, vernünftig Gewinn zu machen, die müssen weg. Ja, Mindestlohngesetze, Arbeitszeitgesetze, Kündigungsschutzgesetze, also diese ganzen schlimmen bürokratischen Hürden des Mittelstandes, die müssen sozusagen weg. Die AfD führt das in ihrem Grundsatzprogramm nicht weiter aus, was eine solche Neuordnung, Entbürokratisierung des Arbeitsrechts tatsächlich beinhalten soll. In ihren Anträgen, zum Beispiel zu Themen wie Arbeitszeiterfassung oder Ähnliches in Landtagen, wird aber immer wieder deutlich, dass es genau darum geht bei einer Entbürokratisierung, nämlich einer Entlastung der Unternehmen zu Ungunsten von Arbeitnehmern. Interessant ist die Diskussion um das Arbeitslosengeld 2 innerhalb der AfD. In ihrem Grundsatzprogramm spricht sie sich für die Abschaffung des Arbeitslosengeldes 2 und die Schaffung sogenannter aktivierender Grundsicherung auf. Die Idee dieser aktivierenden Grundsicherung basiert so ein bisschen auf der Idee der sogenannten Bürgerarbeit. Ich weiß nicht, wer sich noch an die Bürgerarbeit erinnert. Das war auch so eine weise Idee. Bürgerarbeit heißt, dass Leute eben für ganz wenig Geld, für 1 Euro, 1,50 oder Ähnliches, eben wieder fit gemacht werden sollen fürs Arbeitsleben, indem sie gemeinnützige Tätigkeiten ausführen. Also draußen den Bürgersteig fegen oder im Winter Schnee räumen und ähnliche Angelegenheiten. Und mit so einer Bürgerarbeit werden die Leute dann wieder fit gemacht für den ersten Arbeitsmarkt. Das ist die Grundidee des Ganzen. Es gab da auch ein Pilotprojekt der schwarz-gelben Bundesregierung. Die hat das mal ausprobiert, diese Bürgerarbeit 2009 bis 2013. Die schwarz-gelbe Bundesregierung, da ist das allerdings komplett gescheitert. Man hat 1 Milliarde Euro investiert, um dann am Ende festzustellen, dass diejenigen, die freiwillig in diesen Programmen waren, schwieriger in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln waren, als diejenigen, die es nicht waren. Also draußen Bürgersteig fegen oder Schnee räumen scheint nicht die Qualifikation zu sein, die man für den ersten Arbeitsmarkt sozusagen braucht. Das funktioniert also nicht, diese Idee. Das wissen auch diejenigen in der AfD, die sie vertreten. Darum geht es aber nicht. Auch hier geht es um die Frage der Leistung. Wer nämlich Leistung bekommt, und sei es auch nur Arbeitslosengeld 2, der soll gefälligst auch Leistung bringen. Das ist der Grundgedanke, der dahinter steckt und nicht, ob das tatsächlich sinnvoll oder wirkmächtig ist. Dann fordert die AfD noch die Förderung von Familienarbeit in der Pflege. Etwas, was ja erstmal gut klingt, also dass Familien, die zu Hause Angehörige pflegen, unterstützt werden sollen finanziell. Das ist sehr interessant. Die Familie spielt allgemein eine sehr große Rolle im Grundsatzprogramm der AfD, aber allgemein in der Programmatik der AfD. Das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, warum auch das marktradikale Lager der Familie eine große Rolle zuschreibt, ist natürlich, dass wenn ich mich aus weiten Teilen des Staates zurückziehe, wenn ich mich aus Pflege, Rente und Ähnlichem als Staat zurückziehe, muss sich trotzdem jemand um Alte, um Pflegebedürftige, um Erwerbslose kümmern. Diese Aufgabe wird der Familie zugeschrieben. Das wird zum Beispiel bei der Familienarbeit in der Pflege deutlich. Ich werde jetzt da gleich nämlich nochmal das Zitat zeigen im Grundsatzprogramm. Da geht es nämlich nicht darum, einfach nur diese Familien besser zu fördern, sondern da geht es darum, die Pflege zu Hause zum Hauptbestandteil der sozialen Sicherungssysteme zu machen. Keine Aussagen Im Grundsatzprogramm finden sich zu Themen wie im Bezug auf den Arbeitsmarkt finden sich zu Themen, die uns in den Gewerkschaften ja immer wieder beschäftigen, also alle relevanten Themen von Leiharbeit über Werkverträge, über Minijobs, über alle anderen Formen prekärer Beschäftigung bis hin zur Digitalisierung der Arbeitswelt oder Ähnlichem. Dazu ist von der AfD substanziell nichts zu finden. Fast alle Parteien haben ja arbeitsmarktpolitische Papiere oder Ähnliches, an denen man sich dann abarbeiten kann. Die kann man gut finden oder schlecht finden, miteinander vergleichen, Schlüsse daraus ziehen oder Ähnliches. So etwas gibt es in der AfD in der Form nicht. Gerade eben zu den Themen, die Arbeitnehmer am meisten beschäftigen, kommt dazu im Moment noch nichts und spielt auch im Grundsatzprogramm eigentlich keine Rolle. Hier dieses Zitat aus dem Grundsatzprogramm zur Frage der häuslichen Pflege. Die individuelle häusliche Pflege muss zu einem Hauptbestandteil der sozialen Sicherungssysteme werden. Und da geht es natürlich darum, dass solche Aufgaben der Familie zugeschrieben wird. In letzter Zeit äußern sich die Gewerkschaften, auch das ein arbeitsmarktpolitisches Thema, auch immer wieder zu den Sozialpartnern. In dem Falle oder beziehungsweise vor allem eben über die Gewerkschaften. In dem Fall zum Beispiel Beatrice von Storch, wenn sie sagt, Verdi, also meine Gewerkschaft Verdi ist eine offizielle Verbrecherorganisation, eine Gefahr für unsere Demokratie, Verfassungsfeinde. Ja, viel Feind, viel eher. Also so, scheinbar alles haben wir dann doch nicht falsch gemacht. Aber es ist so, dass diese Angriffe auf die Gewerkschaften zunehmen in den vergangenen Jahren. Die AfD in Bayern zum Beispiel fordert die Überwachung des DGB durch den Verfassungsschutz. Es gibt immer wieder Anträge in den Landesparlamenten zum Thema Gewerkschaften. Es gibt eben inzwischen mehrere Arbeitnehmerorganisationen ja auch in der AfD. Es wird immer wieder von AfD-Funktionären und dazu aufgerufen, aus den Gewerkschaften des DGB auszutreten und in die Arbeitnehmerorganisationen der AfD einzutreten. Die Angriffe auf die Gewerkschaften nehmen massiv zu. Das sollte man, denke ich, auch erwähnen, gerade auch im gewerkschaftlichen Rahmen eine sehr, sehr wichtige Frage, um zum Beispiel zu klären, wie man mit so einer Partei, die einen ständig angreift, umgeht. Öffentliche Daseinsvorsorge. Was fordert die AfD in der öffentlichen Daseinsvorsorge? Es geht um mehr Privatisierungen, das werde ich gleich noch anhand von ein, zwei Zitaten zeigen. Die Abschaffung von Mietpreisbremsen. Aber nicht etwa, weil diese Mietpreisbremsen leider in vielen Städten, wahrscheinlich sowohl hier wie auch in Bayern, wirkungslos sind oder ein stumpfes Schwert, sage ich mal, sind, sondern natürlich geht es um die Abschaffung der Mietpreisbremsen, weil das ein Eingriff in das Eigentum ist, wenn ich dem Vermieter da einfach vorschreibe, wie viel der zu verlangen hat. Es geht um die Ausrichtung der Kulturförderung nach ökonomischen Kriterien. Das bedeutet, es soll nur noch das gefördert werden, was auch wirtschaftlich rentabel ist. Wer sich ein bisschen mit dem Kulturbetrieb auskennt, weiß, was für eine unsinnige Forderung das ist. Erstens mal, die meisten Kulturprojekte sind natürlich nicht ökonomisch rentabel, wirtschaftlich rentabel. Das würde auch das Ende ganz vieler kommunaler Kultureinrichtungen bedeuten, weil die ja nicht dazu da sind, Gewinn zu machen. Also es gibt kein Stadttheater, also ich kenne zumindest keins, kein Stadttheater in Deutschland, das Gewinn erwirtschaftet. Dazu sind die ja auch nicht da, sondern dazu, dass sich auch normale Leute mal dazwischen ein Theaterbesuch oder Ähnliches leisten können. Zum anderen geht es natürlich darum, dass wenn ich für mein Kulturprojekt Förderung beantrage, ich ja die Förderung genau deswegen beantrage, weil es eben nicht wirtschaftlich rentabel ist. Das ist das Grundprinzip von Förderung. Interessant ist die Debatte um die Rentenpolitik in der AfD, die ja jetzt wieder an Fahrt aufgenommen hat. Diese Debatte schwelt aber schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt da unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt welche in der AfD, die zum Beispiel schon sehr lange die Abschaffung der gesetzlichen Rentenversicherung fordern. Da soll das dann eben die Familie übernehmen, die gesetzliche Rentenversicherung soll weg. Dann haben die Leute auch mehr Netto vom Brutto und können selber vorsorgen, ist da so das Denken. Es gibt andere, die sagen, man muss das Renteneintrittsalter erhöhen. Es gibt aber inzwischen eben auch genau diese Vorstellungen, zum Beispiel im völkisch-antikapitalistischen Flügel der AfD, so rund um Björn Höcke, die Vorstellung einer Rente eben für Deutsche, einer relativ hohen also nicht relativ hohen Rente, sondern einer Rentenfestsetzung für Deutsche. Einige wissen, diese Debatte schwelt im Moment. Es wird interessant sein, was sozusagen da beschlossen wird in der AfD, wenn überhaupt etwas beschlossen wird dazu. Diese Konzepte sind sehr unterschiedlich, die sind sich aber teilweise näher als gedacht. Zum Beispiel Jörg Meutens Überlegungen, die gesetzliche Rente abzuschaffen und durch eine Grundrente zu ersetzen, die klingen erstmal relativ gut. Also wenn sich jemand hinstellt und sagt, ja, es gibt ab jetzt jeder eine Grundrente, was da natürlich eben nicht bedacht wird, ist, dass damit auch die gesetzliche Rente fallen soll, die gesetzliche Rentenversicherung, was auch bedeutet, während eine Rentenversicherung ja eine Versicherungsleistung ist, auf die ich einen gewissen Anspruch erworben habe, der mir auch nicht einfach so weggenommen werden kann, ist natürlich eine steuerfinanzierte Grundrente immer von parlamentarischen Mehrheiten abhängig, kann jederzeit geändert werden. Ich habe da eben nicht diesen Anspruch darauf. Ich habe auch keine Mitwirkung mehr der Versicherten in den entsprechenden Gremien, wie es im Moment der Fall ist und Ähnliches. Also es wird interessant sein, wie diese Diskussion in der AfD weitergeht. Im Grundsatzprogramm selbst hat man sich um diese Debatte noch etwas herumgedrückt damals und sich auf einen Kompromiss geeinigt, nämlich die verlängerte Lebensarbeitszeit parallel zur Lebenserwartung. Dass also mit der steigenden Lebenserwartung auch die Lebensarbeitszeit steigt. Mit diesem Kompromiss ist die AfD nicht alleine. Also es gibt auch große Verbände, die das schon seit langem fordern, BDI und BDA. Die beiden großen Verbände der deutschen Wirtschaft fordern schon lange eine Koppelung von Lebensarbeitszeit und Lebenserwartung. Vor einigen Jahren hat zum Beispiel der damalige BDI-Präsident ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, wenn wir künftig 100 Jahre alt werden, dann müssen wir natürlich auch bis 85 arbeiten. Mit wir meint er euch, nicht unbedingt sich. Diese verlängerte Lebensarbeitszeit zur Lebenserwartung ist also klar, es geht um nichts anderes als ein erhöhtes Renteneintrittsalter. Das ist natürlich vollkommen unsinnig, das ist klar. Es ist auch natürlich aus verschiedensten Aspekten nicht nachvollziehbar. Ja, die Lebenserwartung ist ja ein Durchschnitt, die ist bei Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Ja, es gibt zum Beispiel in Bayern zwischen verschiedenen Landkreisen bis zu 9 Jahre Unterschied in der Lebenserwartung. Das wird in Baden-Württemberg nicht anders sein. Es liegt aber nicht daran, dass in einem Landkreis das Wasser schlechter ist als im anderen, sondern das liegt daran, dass die Durchschnittseinkommen zum Beispiel in Starnberg am See wesentlich höher sind als im Landkreis Tirschenreuth, um das als Beispiel zu nehmen in Bayern. Klar ist nämlich, und das zeigt jede Studie, wer länger arm ist, ist früher tot. Das heißt, die Lebenserwartung richtet sich natürlich auch daran, wie viel habe ich in meinem Leben gearbeitet und was für dreckigen, schmutzigen Jobs musste ich irgendwie vor mich hinwerkeln. Was ist das allgemeine Bild, das die AfD vom Staat entwirft in ihrem Grundsatzprogramm? Es geht im Endeffekt um einen liberalen Nachtwächterstaat. Das merkt man dabei, wenn es darum geht, was denn künftig staatliche Kernaufgaben sein sollen. Der Staat soll sich nämlich nach Meinung der AfD auf 4 Kernaufgaben zurückziehen. Auf die innere und äußere Sicherheit, die Justiz, die Finanzverwaltung und auswärtige Beziehungen. Ihr merkt schon, Wohnungsbaupolitik, Sozialpolitik, alles, was ein ehemaliger Bundeskanzler mal als Gedöns bezeichnet hat, spielt da keine Rolle mehr, sondern es geht um innere und äußere Sicherheit, also um Militär und Polizei, es geht um Justiz, um Abverurteilung, es geht um Finanzverwaltung und auswärtige Beziehungen, wobei damit auch hauptsächlich Handelsbeziehungen beschrieben sind. Das klingt dann auch eben im Grundsatzprogramm so, da heißt es zum Beispiel, je mehr Wettbewerb und je geringer die Staatsquote, desto besser für alle. Also der Staat hat sich Aufgaben zurückzuziehen. Diese Weisheit ist ja bekannt, also wenn ich immer die Kolleginnen und Kollegen von der Telekom zum Beispiel frage, die sagen, oh, also seit der Privatisierung ist alles besser. Also seit dem schnelles Internet auf jeder Alm, alles ist günstiger, alles ist besser. Sowohl für den Kunden als auch für die Beschäftigten da. Das ganze Denken geht noch weiter. Nur ein schlanker Staat kann ein guter Staat sein, heißt es im Grundsatzprogramm. Und die ständig vielfach ideologiebetriebene Expansion der Staatsaufgaben ist an finanzielle und faktische Grenzen gestoßen. Das ist natürlich auch einfach falsch. Es gab keine Expansion der Staatsaufgaben in den vergangenen 20 Jahren, 25 Jahren, sondern einen Rückzug des Staates aus ganz vielen Aufgaben. Telekom habe ich genannt, Post, Bahn, Stromversorgung, Wasserversorgung. Das ließe sich jetzt noch eine Weile fortsetzen. Es gab also keine Expansion der Staatsaufgaben, es gab einen Rückzug, eine weitumfassende Privatisierung und die soll auch weitergehen. So heißt das im Grundsatzprogramm. Es muss geprüft werden, inwieweit vorhandene staatliche Einrichtungen durch private und andere Organisationsformen ersetzt werden können. Was heißt das? Privat ist klar, Privatisierungen, andere Organisationsformen. Das heißt zum Beispiel bei Krankenhäusern oder Kindergärten die Übergabe von kommunaler oder staatlicher Hand in die Hand von Wohlfahrtsverbänden, kirchlichen Verbänden, was eben auch oftmals mit schlechteren Arbeitsbedingungen für die dort Beschäftigten einhergeht. Ja, ich komme, sage ich mal, in so einer Art Fazit zum Schluss. Es lässt sich festhalten, dass die wirtschafts- und sozialpolitische Programmatik geprägt ist von einem Angriff auf Arbeitnehmerrechten und von marktradikalen Vorstellungen. Festzuhalten bleibt weiterhin, dass die AfD nicht nur für die Ausgrenzung und Diskriminierung von Frauen, von Homo- und Transsexuellen, von Menschen mit Behinderung oder von Geflüchteten und Migranten steht, sondern auch für die Ausgrenzung und Diskriminierung von sozial Benachteiligten, seien es Langzeitarbeitslose, Obdachlose oder Niedriglohnbezieher. Noch dazu steht sie für eine weitere Umverteilung von unten nach oben. Das sehen wir vor allem in der Steuerpolitik und weiteren Sozialabbau. Die AfD ist mehr als nur die Partei des organisierten Rassismus, das ist sie auch und das ist sie vor allem auch. Sie ist aber auch und vor allem die Partei der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Sie steht für die Abwertung spezifischer Gruppen der Gesellschaft, denen sie Gleichwertigkeit und Unversehrtheit abspricht. Seien es Homosexuelle, seien es Menschen mit Behinderung, seien es Migranten und Geflüchtete oder eben auch sozial Benachteiligte. Das wirft natürlich die Frage auf, warum trotzdem gerade so viele Menschen, die von einem weiteren neoliberalen Umbau der Gesellschaft betroffen werden, ihr Kreuz bei der AfD machen und auch viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter leider. Hier, ich habe zum Beispiel die Zahlen für Baden-Württemberg, also von 100, also da wird immer gefragt von Infratest DIMAP, ordnen Sie sich selbst ein, ordnen Sie sich ein, Angestellter, Arbeiter, Selbstständiger, Rentner, von 100 Menschen, die sich da als Arbeiter eingeordnet haben, haben 30 die AfD gewählt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016. Damit, das ist aber nicht nur hier so, in allen zurückliegenden Landtagswahlen war die AfD stärkste Kraft unter den Arbeitern. Man sieht hier, wie gesagt, 30, immer um die 30, 33 Prozent in den meisten Bundesländern. Man sieht hier die einstige Arbeiterpartei SPD noch auf Platz 4. Gut, das liegt in Baden-Württemberg natürlich auch an der besonderen Rolle nochmal der Grünen, aber sagt schon auch einiges aus. Hier Bundestagswahl, auch hier 21, auch hier sieht man sehr deutlich diesen Ausschlag, 21 Prozent derjenigen, die sich selbst als Arbeiter einordnen, die AfD gewählt, auch bei den Erwerbslosen gibt es viel Zuspruch für die AfD, wobei man natürlich betrachten muss, für die AfD besonders wichtig ist dieser Zuspruch in der klassischen Arbeitnehmerschaft. Das ist der Grund, warum sie heute als drittstärkste Kraft im Bundestag sitzt und nicht mehr wie beim letzten Mal an der 5%-Hürde gescheitert ist. Ihr ist es gelungen, in weite Teile des Arbeitermilieus vorzudringen. Natürlich wählen auch Erwerbslose die AfD, das ist es nicht, aber das macht für dieses Gesamtergebnis nicht so viel aus wie unter den Arbeitern. Das liegt zum einen daran, dass unter Erwerbslosen die Wahlbeteiligung sehr, sehr niedrig ist. Die gehen da meist gar nicht mehr wählen. Sehr erfolgreichen Einzug, für diesen drittstärkste Kraft in den Bundestag einzuziehen. Dafür ist vor allem dieses Vordringen in weite Teile des Arbeitermilieus ausschlaggebend. Ja, wenn man sich hier auch nochmal betrachtet, wie Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gewählt haben, sieht man, dass es auch hier in der Gesamtbevölkerung 12,6% die AfD gewählt haben und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 15%, also überproportional. Jetzt gilt es natürlich bei dieser Statistik darauf hinzuweisen, dass da jetzt nicht nur DGB-Gewerkschafter irgendwie befragt worden sind, das ist eine Umfrage, da werden Leute eben befragt, sind sie Mitglied in der Arbeitnehmerorganisation und was haben sie gewählt. Das heißt, da kommen auch andere Arbeitnehmer, also andere, die sich als Arbeitnehmerorganisationen bezeichnen, mit rein, wie Beamtenbund und Ähnliches, wobei natürlich die DGB-Gewerkschaften da schon den Großteil, sage ich mal, ausmachen. Also mit, ne, das spielt schon die Hauptrolle. Man sieht also, es gibt auch einen sehr, sehr großen Zuspruch unter Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Das stellt man ja aber auch ganz ohne Statistik tagtäglich in den Betrieben fest. Interessant natürlich der Unterschied auch zwischen Frauen und Männern. Das ist aber ein gesamtgesellschaftlicher Unterschied, dass jetzt bei den Gewerkschaftern zum Beispiel auch 18% der Männer AfD, männlichen Gewerkschafter AfD gewählt haben und 10% der weiblichen Gewerkschafter. Also die AfD schneidet allgemein bei Frauen wesentlich schlechter ab als bei Männern. Den Grund, warum die AfD so erfolgreich ist, auch und gerade unter abhängig Beschäftigten, auch unter Gewerkschafterinnen und Gewerkschaft, versuche ich natürlich auch in meinem Buch auf den Grund zu gehen. Der Rassismus der AfD bzw. die Zustimmung zu diesem spielt sicher eine ganz wesentliche Rolle, ist aber nicht der einzige Faktor, der dabei eine Rolle spielt. In meinem Buch beschäftige ich mich auch mit der Produktion sozialer Unsicherheit durch die Erosion der Arbeitsverhältnisse, Stichwort Prekarisierung der Arbeit, Niedriglöhne, Leiharbeit etc., die den Aufstieg der AfD sicher nicht erklären, die aber doch dem Denken der AfD einen gewissen Nährboden bietet. Und ich beschäftige mich auch mit der Verankerung neoliberalen Denkens in weiter Teile der Bevölkerung und auch unter Arbeitnehmern. Dort stößt nämlich die AfD mit ihrer Rhetorik von Leistungsträgern gegen Leistungsbeziehern, mit ihrer Hetze gegen die Faulen, gegen den aufgeblähten Staat, den wir zu zahlen haben als Steuerzahler, auf mehr Zuspruch, als man vielleicht denkt. Mir geht das zumindest. Ich habe sehr viele Veranstaltungen, also es wurde am Anfang erwähnt, ich habe sehr viele Veranstaltungen gemacht, so ein Buch, bisschen über 200 Veranstaltungen inzwischen, auch oftmals in ganz verschiedensten Zusammenhängen, in gewerkschaftlichen Mitgliederversammlungen, bei Betriebspersonalversammlungen, aber auch auf Einladung ganz verschiedenster Akteure. Und da waren natürlich auch immer mal wieder AfD-Wähler, sage ich mal, unterm Publikum. Oder man hat am Rande eben auch in Betriebsversammlungen, Personalversammlungen mit Menschen geredet, die eben ihr Kreuzchen bei der AfD machen. Und gerade diese Gegenüberstellung von Leistungsträgern gegenüber Leistungsbeziehern, diese allgemeine Abwertung von denen, die faul sind, die von diesem aufgeblähten Staat leben. Und das kann sich dann eben sehr schnell erweitern, auch von Migranten und Geflüchteten auf Bezieher, zum Beispiel von ALG 2, spielt dann eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Es wird, glaube ich, gerne unterschätzt, wie stark dieses marktradikale Denken, diese Übertragung wirtschaftlicher Mechanismen auf das ganze Zusammenleben, sage ich mal, auch in der Bevölkerung, unter den Menschen, auch unter Arbeitnehmern eben wirkt. Das sind alles Dinge, mit denen ich mich im Buch beschäftige. Wie aber der Untertitel meines Buches zwischen Marktradikalismus und völkischem Antikapitalismus schon sagt, gibt es auch in der AfD nicht nur Apologeten einer strikt neoliberalen Agenda. In zahlreichen Landesverbänden wächst eben auch der Einfluss derjenigen, die Betroffenen von Sozialabbau mit dem Versprechen von nationaler Solidarität für die Partei gewinnen wollen. Und seit der Bundestagswahl und dem anschließenden Rückzugs Frauke Petris und einiger ihrer Verbündeten aus der AfD häufen sich die Stimmen, die nicht nur von einem wachsenden Einfluss der völkisch-nationalistischen Kräfte innerhalb der AfD ausgehen, dem ich übrigens zustimmen würde, sondern die dies mit der Warnung vor einem Profilwechsel der AfD in sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen verbinden. Statt auf neoliberale Deregulierung würde die AfD zunehmend auf eine Kombination aus rassistischer Hetze und sozialer Rhetorik setzen, nicht nur in Bezug auf ihre Wählerschaft, sondern auch inhaltlich und personell hätte sie sich laut manchen Beobachtern vom professoralen Eliteprojekt zur Partei entwickelt, die nationale und soziale Demagogie vereint. Die neoliberalen Überbleibsel, wie das dann genannt wird, der Ära Lucke, würden dann schon bald der Vergangenheit angehören und die Analyse des Marktradikalismus in der AfD wäre obsolet. Ich wäre froh drum, muss ich es nicht mehr tun. Tatsächlich lassen sich auch für solche Thesen in den vergangenen Monaten einige Anhaltspunkte finden, beispielsweise die wachsenden Versuche der AfD, sich durch medienwirksame Unterstützung von Arbeitskämpfen zum Erhalt von Produktionsstandorten zu profilieren. Ja, so beteiligte sich Björn Höcke zum Beispiel gemeinsam mit Mitgliedern der sogenannten AfD-Arbeitnehmervertretung Alarm im November 2017 in vorderster Reihe an einer Demonstration der Belegschaft zum Erhalt des Siemenswerks in Görlitz. Gerade der im Zuge des 1. Mai 2017 neu gegründete Verband Alarm gilt vielen als Symbol für eine stärkere Übernahme sozialer Themen durch die Partei. Unter Leitung des Höcke-Vertrauten und Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl macht Alarm immer wieder mit Infoständen vor Betrieben von sich reden. Und auch die Versuche, AfD-nahe Listen mit den Gewerkschaften, das DGB in Konkurrenz zu treten, werten viele Beobachter als Indiz für eine zunehmende Verknüpfung von nationaler und sozialer Frage. Die Gewerkschaften des DGB sahen sich bei den im Frühjahr 2018 stattfindenden Betriebsratswahlen einer eng abgestimmten Kampagne von rechts außen ausgesetzt. Im Mittelpunkt stand dabei die Automobilindustrie, damit der Organisationsbereich der größten DGB-Gewerkschaft IG Metall. Es gab eine gemeinsame Initiative von 1%, dem Magazin Kompakt und Teilen der AfD. Die traten dann eben mit diesem Verein Zentrum Automobil in mehreren Betrieben mit eigenen alternativen Betriebsratslisten zur Wahl der Interessensvertretungen an. Das Ganze wurde bei der Konferenz von Kompakt in Leipzig Ende November 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt. Anwesend waren da viele prominente Wortführer der extremen Rechten, Kompakt-Herausgeber Jürgen Elsässer zum Beispiel, Pegida-Gründer Lutz Bachmann, der Anführer der Identitären Bewegung in Österreich Martin Sellner, Philipp Stein von 1% oder eben Björn Höcke. Und als Ziel dieser Initiative nannte Elsässer eine neue Front zur nationalen und sozialen Befreiung des Volkes aufzubauen. Die Arbeitsteilung ist klar, die AfD ist der parlamentarische Arm, das Zentrum Automobil soll derjenige in den Betrieben sein. Man muss dazu sagen, dass diese Initiativen weitestgehend nicht erfolgreich waren, zumindest nicht so erfolgreich, wie man es gerne gehabt hätte. Es waren nur sehr wenige Betriebe, in denen man überhaupt Listen zusammenbekommen hat und auch nur sehr wenige, in denen man dann tatsächlich eingezogen ist. Allerdings ist das etwas, was einen nicht in Sicherheit wiegen sollte, sondern bei den nächsten Betriebsratswahlen wird sicher verstärkt versucht werden, eben genau mit solchen Mitteln zu arbeiten. Die Gewerkschaften geraten dabei, habe ich vorhin schon erwähnt, immer stärker ins Visier der AfD. Ich will auch die Gefahr, die gar nicht abtun, die von so einer Partei ausgeht, der es gelingt, soziale Demagogie und nationalistische und rassistische Hetze zu kombinieren. Also tatsächlich waren die Bedingungen ja für so eine Partei, für so eine national-sozial ausgerichtete Partei schon lange nicht mehr so günstig wie heute. Durch die fortschreitende digitale Revolution wird das Arbeitsplatzangebot immer geringer. Die Zahl der Überflüssigen, für die das Kapital keine Verwendung findet, wächst stetig. Ebenso wächst der Druck auf diejenigen, die noch einen Arbeitsplatz besitzen. Höhere Arbeitsbelastung, niedrige Löhne, prekäre Beschäftigung in Leih- und Zeitarbeit sind da nur die sichtbarsten Folgen. Die durch diese Entwicklung durchaus entstehenden antikapitalistischen Sehnsüchte suchen ihre Befriedigung dann eben in regressiven Erklärungen der bestehenden Verhältnisse, in rückwärtsgewandten Erklärungen. Zum Beispiel findet es einen Ausdruck in immer mehr um sich greifenden Verschwörungsideologien, in antisemitischen Welterklärungsmustern, in der Huldigung autoritärer Führungsfiguren, die dem Kapitalismus verweintlich in die Schranken weisen. Also die Erfolgsaussichten für eine Partei, die diesen antikapitalistischen Sehnsüchten einen organisierten Ausdruck verleihen würde, sind gut. Und wie erfolgreich so eine Partei sein kann, muss ich, glaube ich, nicht sagen. Der Aufstieg der NSDAP zur faschistischen Massenpartei wäre ohne ihre soziale Demagogie nicht vorstellbar gewesen. Allerdings, damit komme ich auch zum Schluss, und das wäre mein Einspruch, lässt sich bei einer genaueren Betrachtung der Kräfteverhältnisse der AfD die These einer Kehrtwende in der sozial- und wirtschaftspolitischen Ausrichtung der AfD noch nicht aufrechterhalten. Tatsächlich blieb die AfD auch nach der Bundestagswahl sowohl inhaltlich als auch personell ihrem Kurs des weiteren neoliberalen Umbaus der Gesellschaft treu. Die Dominanz des marktradikalen Flügels der Partei ist ungebrochen. Das möchte ich ganz kurz zumindest anhand der Besetzung führender Funktionäre in der AfD-Bundestagsfraktion illustrieren. Beinahe sämtliche Posten des Fraktionsvorstands unter Führung der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland wurde mit neoliberalen Hardlinern und Vertretern, ganz offenen Vertretern von Wirtschaftsinteressen besetzt. Zu den 5 stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zählt mit Tino Schubralla und Peter Felser gleich 2 Funktionäre des AfD-Mittelstandsforums, das ist die Interessensvertretung der deutschen Wirtschaft innerhalb der Partei. Dazu kommt mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Beatrice von Storch, eine der prominentesten Vertreterinnen des wirtschaftsliberalen Flügels in der Partei, ich habe schon erwähnt, unter anderem Mitglied eben in der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Neben dem ehemaligen Frauke Petri-Unterstützer live Erik Holm komplementiert dann Roland Hartwig die Riege der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Roland Hartwig gehört zu den einflussreichsten Vertretern von Wirtschaftsinteressen in der AfD. 17 Jahre lang, bis zu seinem Renteneintritt 2016, fungierte er als Chefjustiziar der Bayer AG, war also Leiter der Rechtsabteilung von Bayer, vertrat die Bayer-Interessen in verschiedenen Aufsichtsräten und zudem im Gesellschafterausschuss von Bayer 04 Leverkusen. Die parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion spiegeln auch diese Dominanz marktradikaler Positionen in der Partei wider. Neben Jürgen Braun, der die Reduzierung der Steuer- und Abgabenquote, die Reformierung der Steuersysteme und eine mittelstandsfreundliche Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt seiner Politik stellt, gehört auch der Unternehmensberater und Investor Bernd Baumann dem Fraktionsvorstand an. Auch dort finden sich, auch unter diesen parlamentarischen Geschäftsführern, finden sich mit Michael Espendiller und Hans-Jörg Müller auch gleich 2 Vertreter des AfD-Mittelstandsforums, dem Müller als Bundesvorsitzender vorsteht. Müller ist zudem im Ludwig-von-Mises-Institut engagiert, das ist auch eine dieser neoliberalen Denkfabriken. Beinahe der komplette Fraktionsvorstand setzt sich also aus marktradikalen Hardlinern zusammen. Und manche mögen das als einen Widerspruch zum Erstarken völkisch-nationalistischer Kräfte in der AfD empfinden. Ich denke, die Verwirrung, die die Gleichzeitigkeit völkisch-nationalistischen und marktradikalen Denkens auch in weiten Teilen der Linken auslöst, beruht darauf, dass die Gemeinsamkeiten und die Kompatibilität von marktradikalen Denken und extrem rechten autoritären Vorstellungen gerne unterschätzt wird. Ich spreche in meinem Buch zum Beispiel von einer rechten, marktradikalen Massenpartei, also dass so etwas durchaus möglich ist. Denn völkische Nationalisten und marktradikale Hardliner stehen sich in der Partei eben nicht diametral gegenüber. Im Gegenteil, ich habe einige Gemeinsamkeiten im Denken, die Traditionsgeschichte des Marktradikalismus, die Abwertung von Schwächeren, die Überhöhung der Konkurrenz bereits angesprochen. Und die AfD ist eben der parteipolitische Ausdruck dieser Gemeinsamkeit. Völkische Nationalisten und Marktradikale stehen sich nicht konträr gegenüber. Es scheint vielmehr die Kombination des rassistisch- und chauvinistischen Gedankenguts der extremen Rechten mit dieser marktradikalen Leistungsideologie zu sein, die das Erfolgsrezept der Partei ausmacht. Zumindest noch und zumindest solange sie erfolgreich ist. Denn auf die immer wieder prognostizierte Selbstzerlegung der AfD. Es wurde immer wieder prognostiziert, die AfD würde sich selbst zerlegen, so beispielsweise nach dem Austritt des professoralen Umfelds um Bernd Lucke, nach dem Skandal um die antisemitischen Äußerungen von Wolfgang Gedeon, nach dem Rückzug von Frauke Petri aus der Partei. Auf diese immer wieder prognostizierte Selbstzerlegung zu hoffen, scheint, wie ich finde, wenig erfolgsversprechend. Zu groß sind die innerparteilichen Gemeinsamkeiten. Zu stark wirkt das einigende Band von Rassismus, Antifeminismus und Nationalismus. Die Zerlegung der AfD wird also auch künftig, ob es uns gefällt oder nicht, die Aufgabe ihrer Gegner bleiben. Und ja, wie man in Bayern so schön sagt, packen wir es an. Genau.